Kapitel 11 Facebook. Tim, sollen wir uns mal Omas Facebook-Seite ansehen? Fragte Lisa. Das können wir machen. Wir können ja das Familienfoto von heute Abend auf ihre Seite stellen. Vielleicht freut sie sich darüber, meinte Tim. Tim wollte für seine Oma noch ein paar Informationen über die Theateraufführung aufschreiben. Die Schauspielerin, die die Rolle der Margarete gespielt hatte, gefiel ihm besonders gut. Er suchte im Programmheft ihren Namen. Brigitte Sandmann. Dann suchte er die Internetseite des Nationaltheaters und klickte auf das Theaterstück Faust. Auf der Seite stand: Aktuelle Änderung. Neue Besetzung der Rolle der Margarete in Goethes Faust. Tim fand die Information sehr interessant. Hier klickte er auf die Namen der Schauspieler. Die Rolle der Margarete spielte nun nicht mehr Brigitte Sandmann, sondern Juliane West. Das ist aber komisch. Warum gibt es denn hier zwei verschiedene Namen? Fragte sich Tim. Weil er auch mehr Informationen für sein Referat finden wollte, suchte er zuerst im Internet unter Brigitte Sandmann. Das war der Name aus dem Programmheft. Sie hatte schon an vielen Theatern in Deutschland gespielt. Danach wollte er mehr Informationen über Juliane West im Internet suchen. Auch hier stand, dass sie an vielen Theatern in Deutschland gespielt hatte. Aber welche Schauspielerin hatte er heute Abend gesehen? Er suchte nach Fotos und erkannte die Frau, die die Rolle der Margarete so gut gespielt hatte, sofort. Es war Juliane West. Lisa sah sich die Internetseite von Brigitte Sandmann noch einmal an. Dort las sie: Ich bin die Beste. Das hat doch jemand gesagt, als wir im Theater in der Nähe der Garderobe waren, als die Schauspieler sich auf die Aufführung vorbereitet haben, sagte Lisa. Stimmt. Ich gucke mal nach, ob sie bei Facebook ist. Unglaublich! Das gibt es doch nicht! Lisa und Tim waren sprachlos. Auf der Facebook-Seite von Brigitte Sandmann sah man eine junge Frau mit einer goldenen Kette mit Ginkgo-Blättern. Das Foto war am gleichen Abend ins Netz gestellt worden. Die Kette sieht aus wie die Kette von Oma. Opa hat doch gesagt, dass es diese Kette nur einmal auf der Welt gibt, meinte Lisa. Vielleicht war der fremde Mann gar kein Goldschmied, sondern ein Schmuckhändler, der die Kette schon ein paar Mal verkauft hat. Das müssen wir unbedingt Opa sagen.